Die Pariser Kommune vom April-Mai 1871 ist eingebrannt in das kollektive Gedächtnis der radikalen Linken weltweit. Le temps de cerise, die Zeit der Kirschen. Dieses Lied von Jean-Baptiste Clément erinnert daran. Jean-Baptiste Clément befehligte die letzte noch nicht überrannte Barrikade der Kommunaden in der Rue de la Fontaine au Roi, an der Seite der Sanitäterin Louise, der er das Lied widmete. Le temps de cerise wurde zum Symbol der gescheiterten, doch nicht für immer verlorenen Revolution. Gewiss doch sie kommt, die Kirschenzeit, wenn die Nachtigall schlägt, die Spottdrossel singt in das Lied der Kommune. Vielleicht gibt es mehr Fortüne, wenn über den Barrikaden erklingt. Car nous en serons au temps de cerise und die Erinnerung an damals beginnt. Ja, kurz war sie nur, diese Kirschenzeit. Unsere Ohrhänger, die aus Kirschen, die waren so wie rote Korallen. Ins Laub mussten sie als Blutstropfen fallen. Doch Blut trocknet schnell im Maienwind. Ja, kurz war sie nur, unsere Kirschenzeit. Wenn wir am Morgen aufgewacht sind. Was haben wir sie geliebt, diese Zeit, die Revolution, die Liebe, den Streit, in den Nächten und Tagen. Getanzt und gekämpft und Schmerzen ertragen und die Überlebten überall verstreut. Und kommt sie zu euch, die Kirchenzeit, so seid ihr, wie wir es waren, bereit. Doch sie kommt, die Kirchenzeit, wenn die Nachtigall klagt, die Spottdrossel singt in das Lied der Kommune. Gewiss habt ihr dann mehr Fortüne, wenn über den Barrikaden erklingt. Car nous chanterons le temps de cerise und die Erinnerung an morgen beginnt.